sogenannte geile Macke. Als nächstes kommen wir zu einem Stück. Es sieht manchmal hier so aus. Ja, Moment, ey, wir wollen heute Abend ja auch erstmal ein paar neue Stücke spielen. Das ist für uns einfach mal interessant zu sehen, wie auch ein neues Stück, was man nicht auf Platte gibt, auf euch wirkt. Das ist für uns auch interessant. Okay, das ist ein Stück. Ich meine, das sieht so langsam hier aus. Ich meine, die meisten von euch werden diese Bundestagsdebatte da mitbekommen haben, wo die da über die Raketen da diskutiert haben. Und anscheinend waren da nur gar keine Christen in diesem Parlament, die gegen die Raketen waren. Das ist doch auch interessant, ne? Und die anscheinend sieht es hier so aus, als wenn es bald eine bevölkerungsfreie Zone in Westeuropa gibt. Und wir haben ein Stück dazu.